Das sind die aktuellen Themen für Nienburg und den Landkreis. Mozart in St. Martin, mehr Sicherheit vor Kitas und Schulen und Allerweser-Rallye. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. Guten Morgen. Um die Einführung einer Niederschlagswassergebührensatzung für die Stadt Nienburg-Weser geht es heute Abend in einer öffentlichen Sitzung des Bauausschusses. Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr im Vitebs-Zimmer Marktplatz 1. Eine Einwohnerfragestunde wird ebenfalls stattfinden. In der St. Martinskirche in Nienburg werden am kommenden Sonntag zwei große Werke von Wolfgang Amadeus Mozart aufgeführt. Das Nienburger Kammerorchester und die Kantorei werden die bekannte G-Moll-Sinfonie und die große C-Moll-Messe darbieten. Mit diesen berühmten Werken kehren die Melodien eines der größten Komponisten aller Zeiten zurück in die St. Martinskirche, freut sich Kantor Christian Scheel. Es gibt also ein paar Komponisten, eine Handvoll, die man so als die bedeutendsten und größten Komponisten oder unsterbliche Komponisten bezeichnet. Und bei Mozart ist man sich auch eigentlich, sind sich weltweit alle Musiker einig, das ist einer der ganz Großen. Ist er auch einer von denen, die sehr früh gestorben sind. Und alleine wenn man guckt, was er in diesen Jahren alles komponiert hat, muss man schon sagen, das ist unglaublich. Und welche Qualität diese Werke haben, vor allen Dingen auch diese beiden, die wir jetzt in unserem Konzert spielen, da muss man schon sagen, das ist genial. Der hiesige Landtagsabgeordnete Helge Limburg begrüßt die Fortschreibung des Radwegekonzeptes des Landes. Er hebt dabei hervor, dass Kinder auf einen ausreichenden Schutz im Straßenverkehr angewiesen seien. Im Kreis Nienburg konnten 7 Radwege berücksichtigt werden. In den vordringlichen Bedarf sind landesweit 144 Projekte aufgenommen worden. Insgesamt handelt es sich um Investitionskosten von mehr als 100 Millionen Euro. Mit der Neuauflage folgt die Landesregierung einer grünen Initiative aus 2015. Wir kommen zum Sport mit Philipp Kessler. Am Samstag findet die erste ADAC Allerweser und die Buten- und Binnenauto-Rallye statt. Die 70 Rallye-Teams erwartet eine attraktive Rallye-Doppelveranstaltung, die herausragende Strecken bietet. Organisiert wird die Rallye vom AMV Asendorf und dem AC Verden. Zwischen Asendorf und Graue werden feste Zuschauerplätze eingerichtet. Hier können Interessierte dem Rallye-Geschehen in der Außenprüfung hautnah beiwohnen. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.